Was macht Wolnow? Er sollte längst hier sein. Er hat Schlaf nötig. Wir haben noch eine Viertelstunde vor uns. Ich könnte inzwischen Nachrichten holen, Annenkopf. Nein, Stepan. Das Risiko ist zu groß. Janek, warum sagst du nichts? Ich habe nichts zu sagen. Beunruhige dich nicht, Annenkopf. Da kommt Wolnow. Hast du geschlafen, Wolnow? Ein wenig, ja. Die ganze Nacht? Nein. Du hättest schlafen müssen. Es gibt Mittel dafür. Ich habe alles versucht. Ich war zu müde. Deine Hände zittern, Wolnow. Was schaut ihr mich so an? Darf man nicht müde sein? Man darf müde sein, gewiss. Aber wir denken an dich. Ihr hättet vorgestern daran denken sollen. Hätte man die Bombe vor 2 Tagen geworfen, wären wir jetzt nicht mehr müde. Jetzt wird alles schnell gehen. In einer halben Stunde ist alles zu Ende. Ja, Dora. Es wird alles zu Ende sein. Annenkopf, ich möchte dich sprechen. Unter 4 Augen? Unter 4 Augen. Gut. Lasst uns allein, ihr anderen. Was gibt's, Wolnow? Also rede schon. Ich schäme mich, Annenkopf. Ich schäme mich, aber ich muss dir die Wahrheit sagen. Du willst die Bombe nicht werfen. Ich kann nicht. Hast du Angst? Ist es nur das? Du brauchst dich deshalb nicht zu schämen. Ich habe Angst und ich schäme mich, Angst zu haben. Aber vorgestern warst du doch so stark und fröhlich. Deine Augen glänzten. Ich hatte immer Angst. Vorgestern habe ich mich zusammengerissen, das ist alles. Als ich das Wagengeräusch von ferne hörte, sagte ich mir, Mut, nur noch 1 Minute. Ich biss auf die Zähne. Alle meine Muskeln waren gespannt. Ich wartete auf die erste Explosion, um die aufgespeicherte Kraft zur Entladung zu bringen. Doch nichts geschah. Der Wagen fuhr an mir vorüber. Ich begriff, dass Janek seine Bombe nicht geschleudert hatte. In diesem Augenblick fasste mich eine schreckliche Kälte. Auf einmal fühlte ich mich schwach, wie ein Kind. Das will nichts bedeuten, Wolnow. Das Leben kehrt rasch wieder. Das Leben ist in diesen 2 Tagen nicht wiedergekehrt. Ich habe vorhin gelogen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mein Herz klopfte zu stark. Ich bin verzweifelt, Annenkopf. Du brauchst nicht verzweifelt zu sein. Wir alle haben das vorher durchgemacht. Du wirst die Bombe nicht werfen. 1 Monat Ruhe in Finnland und du kehrst wieder zu uns zurück. Nein, es ist etwas anderes. Wenn ich jetzt die Bombe nicht werfe, werde ich es nie mehr tun. Was heißt das? Ich bin nicht für den Terror geschaffen. Jetzt weiß ich es. Es ist besser, wenn ich euch verlasse. Ich werde im Komitee kämpfen, in der Propagandaabteilung. Das Risiko ist dort dasselbe. Ja, aber man kann mit geschlossenen Augen handeln. Man weiß nichts davon. Was willst du damit sagen? Man weiß nichts davon. Es ist leicht, Versammlungen zu veranstalten, die Situation zu besprechen und die Befehle zur Ausführung zu übermitteln. Man wagt sein Leben dabei, gewiss, aber blindlings, ohne etwas zu sehen. Aber abends auf der Straße zu stehen, das Gewicht der Bombe zu fühlen und zu wissen, in 3 Minuten, in 2 Minuten, in wenigen Sekunden muss man die Bombe auf einen erleuchteten Wagen werfen. Das ist der Terror! Ja, ich schäme mich. Ich wollte zu hoch hinaus. Ich muss an einem anderen Platz arbeiten, auf einem ganz kleinen Posten. Nur dort gehöre ich hin. Es gibt keinen kleinen Posten, Wolnow. Das Gefängnis und der Galgen warten immer in der Nähe. Aber man sieht sie nicht. Man sieht sie nicht wie den, welchen man töten will. Man muss sie sich vorstellen. Zum Glück habe ich keine Vorstellungskraft. Es ist mir nie gelungen, wirklich an die Geheimpolizei zu glauben. Merkwürdig für einen Terroristen, nicht? Beim ersten Fußtritt in den Bauch werde ich daran glauben. Aber nicht vorher. Und im Gefängnis? Im Gefängnis fühlt und sieht man. Da gibt es kein Vergessen. Im Gefängnis hat man keine Entschlüsse zu fassen, Annenkopf. Man braucht sich nicht zu sagen, Mut, jetzt ist es an dir. Du musst die Sekunde wählen, in welche du das Attentat ausführst. Nein, Annenkopf. Die einzige Lösung ist, mich so zu nehmen, wie ich bin. Auch Feiglinge können der Revolution dienen. Man muss ihnen nur den richtigen Platz suchen. Nun, wir sind alle Feiglinge. Nur haben wir nicht immer Gelegenheit, es zu entdecken. Tu, was du willst. Ich möchte sogleich wegfahren. Ich glaube, ich könnte den anderen nicht mehr in die Augen blicken. Aber du wirst mit ihnen sprechen, nicht wahr? Ich werde mit ihnen sprechen. Sage Janek, dass es nicht sein Fehler ist. Sage ihm, dass ich ihn liebe, wie ich euch alle liebe. Leb wohl, Bruder. Alles wird ein Ende nehmen. Russland wird glücklich sein. Ja, Russland werde glücklich. Es soll glücklich werden. Ich wohl, Annenkopf. Kommt herein. Was hat es gegeben? Wojnow wird die Bombe nicht werfen. Er ist erschöpft. Er ist seiner nicht sicher. Das ist mein Fehler, nicht wahr, Annenkopf? Er lässt dir sagen, dass er dich liebt, Janek. Werden wir ihn wiedersehen? Vielleicht. Inzwischen wird er uns verlassen. Warum? Beim Komitee wird er nützlicher sein. Hat er darum gebeten? Er hat also Angst? Nein, ich habe es selbst beschlossen. So kurz vor dem Attentat beraubst du uns eines Mannes. So kurz vor dem Attentat war es meine Pflicht, die Entscheidung selbst zu übernehmen, Stepan. Es ist zu spät, um darüber zu diskutieren. Ich werde den Platz von Wojnow einnehmen. Dieser Platz gehört mir, von Rechts wegen. Du bist der Chef, Annenkopf. Es ist deine Pflicht, hier zu bleiben. Ein Chef hat manchmal die Pflicht, feig zu sein, aber unter der Bedingung, dass er bei Gelegenheit seine Entschlossenheit beweist. Meine Entscheidung ist gefasst. Stepan, du wirst mich während der nötigen Zeit vertreten. Ich habe dir noch meine Instruktionen zu geben, komm. Es ist nicht dein Fehler, Janek. Wojnow wäre auch sonst schwach geworden. Ich habe ihn in diese Situation gebracht, Dora. Hätte ich die Bombe geworfen, das Ziel verfehlt? Ich weiß, Wojnow hätte seine Pflicht getan. Weißt du, was er mir eines Tages sagte? Er wiederholte unaufhörlich, dass er glücklich sei. Ja, aber er sagte, dass es außerhalb der Gemeinschaft für ihn kein Glück gebe. Es gibt nur unsere Organisation, sagt er. Sonst gibt es nichts. Es ist wie eine Ritterschaft. Und jetzt steht er allein. Wie traurig das ist, Dora. Wojnow wird wiederkommen. Nein. Ich kann mir vorstellen, was ich an seiner Stelle empfinden würde. Ich wäre verzweifelt. Ach, lass diese Gedanken, Janek. Vor 2 Tagen strahlte dein ganzes Gesicht. Schien, als würdest du zu einem großen Fest gehen. Und heute... Heute weiß ich, was ich eben vorher nicht wusste. Du hattest recht, das ist nicht so einfach. Ich glaubte, es sei leicht zu töten, die Idee genüge dazu unter Mut. Jetzt aber weiß ich, dass es kein Glück im Hass gibt. Dieses Böse, all das Böse in mir und in den anderen, der Mord und die Feigheit und die Ungerechtigkeit. Ja, ich muss ihn töten. Aber ich werde bis zum Ende gehen, weiter noch als der Hass. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Es gibt die Liebe. Die Liebe? Nein. Der Liebe bedürfen wir nicht. Wie kannst du das sagen, Dora? Ich kenne doch dein Herz. Es gibt zu viel Blut, zu viel rohe Gewalt. Die, welche der Gerechtigkeit wahrhaft dienen, haben kein Recht auf Liebe. Sie gehen dem Ziel entgegen, wie ich, erhobenen Hauptes, den Blick geradeaus. Was hat die Liebe in diesen stolzen Herzen zu schaffen? Die Liebe neigt sanft die Häupter, Janek. Wir aber, wir haben einen steifen Nacken.